Sie kamen doch an der Stadt vorbei, auf die der Unheilsregen niederging. Haben Sie sie denn nicht gesehen? Nein, vielmehr erwarten Sie keine Auferstehung.